Nummer 2. Ich bin Peter Schweißgut aus Hannover. Ich bin ja schon ein älterer Herr, 62 Jahre alt, Rentner, verheiratet, habe 2 Kinder und auch schon Enkel. Solche Touren wie Herr Häberle kann ich nicht mehr machen. Ich denke, die 300 Kilometer in 6 Tagen nach Wien schaffe ich noch. Aber fahrt bitte nicht so schnell, oder ihr müsst auf mich warten. Keine Angst, Herr Schweißgut. Wir fahren nicht so schnell. Das können wir versprechen, oder? Ja. Übrigens, wir sind jetzt eine ganze Woche bei Regen und Sonne zusammen. Also ich schlage auch das Du vor. Einverstanden? Sicher. Ja, gut. Sicher. Ja. Gut. Also gut, Peter. Und was erwartest du sonst noch? Viel Bewegung in frischer Luft, abends ein gutes Bier, gute Gespräche und dann guten Schlaf in der Nacht.